et café, sir. S'il vous plaît. Thank you, Emile. Dieser Duft allein möbelt einen schon auf. Gigasov ist ein echtes Lebenselixier. Sie bringen einen Hauch Montparnasse in die Betoncanyons von Manhattan. Oh, merci beaucoup, Sir. Aber ich muss die Hälfte des Kompliments an Manhattan zurückgeben. Die Kaffeequalität ist zum großen Teil eine Frage des Wassers. Das ist doch gerade bei uns hier so mies wie nirgendwo in den Staaten. Ja, Sir, ja, aber wir haben eine eigene Quelle im Keller unseres Hauses. Eine eigene Quelle? Ja. Und das ist sogar mir neu. Und das will etwas heißen bei einem professionellen Schnüffler wie ihm. Hallo, Jack. Wie bitte? Bis der Herr sich die passende Reaktion zurechtgelegt hat, Emil, bring mir bitte eine Tasse von der türkisch-kolumbianischen Spezialmischung. Sehr wohl, Madame. Haha, ich sehe, Sie haben sich für Pokerface entschieden, Jack. Brav. Das ist in solchen Fällen das Beste. Nur nichts preisgeben, auch wenn man merkt, dass man durchschaut ist. Kleines Einmaleins der Detektivausbildung. Nur würde ich nicht so starren. Oder wollen Sie etwa gleich auf meine faszinierende Erscheinung abheben? Nein, ich glaube nicht. Sie wissen, dass ich derart plumpe Manöver im Vorfeld zusammenschießen würde. Ich nehme an, Sie werden mich fragen, wer ich bin, was ich eigentlich hier suche und wovon zum Teufel ich überhaupt spreche. Zum Teufel würde ich nicht... Sie würden so tun, als wüssten Sie von gar nichts. Ich glaube nicht. Dann schließlich werden Sie voller Entrüstung den Kopf schütteln und ganz energisch abstreiten, dass Sie mich beschatten. Hören Sie, Madam, Sie müssen... Mich mit jemand anderem verwechseln? Aber Jack... Madam, wenn Sie mir sonst nichts zu sagen haben, werde ich jetzt gehen. Bleiben Sie sitzen, Jack. Schmollen ist unter Ihrem Niveau. Ich gebe ja zu, dass ich mich nicht an die Spielregeln halte. Deshalb ein, wie ich meine, faires Angebot. Ich erzähle Ihnen jetzt ein paar Details und Sie unterbrechen mich nur dann, wenn ich etwas Falsches sage. Okay? Also gut. Okay. Schön. Sie sind John D. Brower, Lizenzträger, Geschäftsführer und einziger Angestellter der Privatdetektiv John D. Brower. Sie arbeiten für große Firmen, übernehmen aber bisweilen auch Privatfälle. Sind 35 und unverheiratet. Wiegen 81 Kilo, messen ohne Schuhe 183 Zentimeter und haben links über dem mittleren Gesäßmuskel einen etwa centgroßen Leberfleck. Soll ich weitermachen? Nein, danke, Madam. Das war sehr überzeugend. Eben. Und nun habe ich eine Frage. Warum beschatten Sie mich? Nun... Lassen Sie das. Aus dem Kaffee werden Sie die Antwort nicht fischen. Höchstens die 5 Stück Zucker, die Sie aus Verlegenheit hineingegeben haben, seit ich hier am Tisch sitze. Warum beschatten Sie mich? Weil Sie so komisch essen. Weil ich was? Weil Sie so komisch essen. Komisch? Oder merkwürdig, auffallend, ungewöhnlich. Das darf doch nicht wahr sein. Alles habe ich erwartet, aber nicht das. Und besonders nicht hier bei Emil. Madame haben gerufen, Madame. Ach nein, Emil, es ist schon gut, danke. Aber da Sie schon einmal da sind, bitte, bringen Sie Mr. D. Brower einen neuen Kaffee. Er hat seinen kalt werden lassen. Sehr wohl, Madame, sehr wohl, Madame. Der Gute. Ich bin recht zufrieden mit ihm. Sein devotes Echauffement ist die Seele vom Geschäft. Sie wissen natürlich längst, dass der Chez-Emil mir gehört, nehme ich an. Unter anderem. Ich habe mir eine Liste angelegt, so lang wie mein Arm. Außerdem Chez-Emil besitzen Sie, um nur ein paar Beispiele zu nennen, den Apartmentblock in New Haven, in dem Sie selbst wohnen, circa 2 Dutzend Kettenläden, massenhaft Stadtgrundstücke und eine Bank. Das Skihotel in der Schweiz und die beiden Kaligruben in Deutschland sind Ihnen entgangen. Nobody is perfect, wie wir Lateiner sagen. Lassen Sie den Sextaner-Humor. Kaffee. S'il vous plaît, Madame. Danke, Emil. Und nehmen Sie die übersüßte Kaltschale mit, die Mr. D. Brower da vor sich stehen hat. Sehr wohl, Madame. Sehr wohl, Monsieur. Also, eine Liste so lang wie mein Arm, ja? Nein, wie meiner. Ja, richtig. Ein oder zwei? Ein oder zwei was? Ein Stück Zucker. Ja, ich möchte verhindern, dass Sie Emils Gesöff noch ein zweites Mal verderben. Zwei, bitte. Bitte zwei, bitte. Danke. Und die ganze Arbeit haben Sie sich nur gemacht, weil ich so komisch esse? Ja. Sie spionieren einfach so hinter mir her, ohne Auftrag? Ja. Aha. Plattfüßchens Feierabendvergnügen sozusagen. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber wozu tun Sie sowas? Um sich vor mir als Schlauberger zu produzieren? Oder um sich bei Freunden wichtig zu machen? Dieser Versuch, mich nach Mitwissern auszuhorchen, ist ein bisschen zu dick ausgefallen, Madam. Aber da Sie das Thema selbst anschneiden, es wäre eine hübsche Story im Kollegenkreis. Sie sind gut, wissen Sie das? Gescheit. Ich mag das. Vielen Dank, ich buche das als großes Kompliment. Tja, also, angefangen hat es mit einem ganz anderen Fall. Ein kleiner Privatauftrag von einem guten Bekannten. Dreiecksgeschichte, das Übliche. Seine Frau hielt sie ihren Freund zu einem langen Lulatsch, eine Ehebrechstange sozusagen. Mein Bekannter hatte spitz gekriegt, dass die beiden sich immer hier trafen. Im Chez Emil. Ja, und ich sollte sie im Auge behalten. Um Beweismaterial für den Scheidungsrichter zu sammeln? Nein, eigentlich nicht. Ihm genügt es, seine Zweifel bestätigt zu wissen. Das war heute vor 2 Wochen, genau. Also dieser Kaffee, wunderbar. Das Aroma ist viel besser als sonst. Die Krönung, sozusagen. Behalten Sie diesen Ton bei und ich engagiere Sie als Werbefilmstar. Die Sorte ist nämlich meine Spezialmischung. Oh, gratuliere. Danke. Ja, wie gesagt, vor 2 Wochen kamen die beiden, die ich beschatten sollte, tatsächlich hier rein, setzten sich an das Tischchen dort drüben, machten Schwitzehändchen und turtelten. Ich war gerade dabei, mir alles zu notieren. Da betraten sie die Szene, nahmen am Fenster Platz und bestellten Frühstück. Und Sie saßen in der Nische, in der wir beide jetzt sitzen. Oh, meine Hochachtung vor Ihrem Erinnerungsvermögen. Bleiben Sie ehrlich. Ihre Hochachtung gilt Ihrem männlichen Charme, der, wie Sie gerne glauben wollen, einen so unauslöschlichen Eindruck auf mich machte. Und Ihrer Selbstsicherheit, Madame. Aber weiter im Text. Ich habe in nunmehr 12 Schnüfflerjahren vor allem eins gelernt, dass es nichts Unappetitlicheres und zugleich Langweiligeres gibt als Dreiecksaffären. In aller Regel überlasse ich derartige Fälle jüngeren Kollegen, die es noch freut, wenn sie die Matratze quietschen hören. Aber diesmal machte ich eine Ausnahme. Für einen guten Bekannten. Genau. Und trotzdem, ich mopste mich unbeschreiblich, während ich mehr oder weniger alberne Details in mein Taschenbuch kritzelte. Bis ich auftauchte. Bis Sie auftauchten. Und anstatt weiter auf das turtelnde Pärchen Acht zu geben, fingen Sie an, mich zu mustern. Selbstbewusste Frauen imponieren mir. Ich weiß. Weiter. Sie musterten mich also. Zuerst rein mechanisch, wie alle Männer. Aber dann fiel mir etwas an Ihnen auf. Eine Schwäche. Schwäche? Na, eigentlich war es eher das Fehlen einer Schwäche. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich gar nicht merkte, wie die Frau meines Bekannten samt ihrem Ehebrechmittel abzog. Schande über den Profi. Ich hatte ohnehin Material genug und da sagte ich zu mir, was soll's, ist erst mal fertig und behalt dabei die tolle Frau da drüben im Auge, nun gerade. War das der einzige Grund? Ehrlich gesagt, nein. Da war noch dieses Gefühl. Wissen Sie, ich finde, man kann jede Art von Tätigkeit bis zur Perfektion entwickeln, wenn man die nötige Erfahrung besitzt. Und ich bin lange genug in meinem Beruf tätig, um im Ganzen nicht nur die Summe der Teile zu sehen, sondern darüber hinaus noch das Besondere, das in der Summe nicht enthalten ist, das aber all die Einzelteile erst zum Ganzen macht. Wenn ich zum Beispiel sehe, was Ihre Lippen in diesem Augenblick mit dem heißen Kaffee anstellen, so ist das für mich über das bloße Nippenhauchen und so weiter hinaus eine Symbolhandlung, die darauf abzielt, meine Konzentration zu sabotieren. Und die dieses Ziel, wie Sie bemerken, keineswegs erreicht. Ich gebe zu, Sie haben sich gut gefangen. Immerhin hat es seinen Zweck erfüllt, Sie abschweifen zu lassen. Aber ganz und gar nicht, Madame. Ich bin im Gegenteil dicht am Thema Tischsitten. Ah, richtig. Es hat Sie irritiert, wie ich esse. Ja, Sie waren einfach zu perfekt. Normalsterbliche sauen beim Essen ganz schön herum, aber nicht Sie. Bei Ihnen stimmte einfach alles. Selbst die kleinste Bewegung. Sprechen Sie weiter, Jack. Wie habe ich gegessen? So, als ob Frühstücken eine olympische Disziplin wäre, bei der Sie alle Aussichten auf die Goldmedaille hätten. Jede Geste rund, ausgeglichen, präzise, genau unter Kontrolle. Dabei völlig gelöst. Form, die zum Wesen geworden ist, absolut, vollkommen. Das Glas mit dem Orangensaft zum Beispiel. Sie stellten es immer wieder exakt auf den feuchten Ring. Oder das Toastbrot. Nicht ein einziger Krümel davon fiel auf den Tisch. Die Gabel klapperte nicht gegen den Teller. Es war, wie soll ich sagen, überwirklich. Und was haben Sie aus all dem geschlossen? Nichts Bestimmtes. Ich wusste nur genau, dass ich so etwas noch nie gesehen hatte. Und ein Detektiv kriegt eine Menge zu sehen im Laufe seines Lebens. Ich habe schon Tausende von Menschen beobachtet, bei Tausenden von Mahlzeiten, in jeder nur möglichen Umgebung, mit allen nur möglichen Esswerkzeugen. Ich weiß genau, was ein Mensch coram publico alles mit seinem Essen anstellen kann, auch sogenannte feine Leute. Ich habe ein Auge für Details. Unser einer braucht ja oft gerade Kleinigkeiten, um langweilige Berichte aufzumöbeln, um zu zeigen, dass man methodisch vorgeht. Tja. Und solange ich denken kann, ist mir nie ein Mensch wie Sie untergekommen. Ich wurde neugierig und da habe ich mich an Sie drangehängt. Ich weiß. Ich wusste nur nicht, warum. Sagen Sie bloß, Sie hätten es von Anfang an gemerkt. Natürlich habe ich es von Anfang an bemerkt. Deswegen nur keine Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe selbst eine Zeit lang in diesem Beruf gearbeitet. Ach, das erklärt einiges. Vor allem auch, warum Sie 2 Wochen gewartet haben, bevor Sie mich zur Rede stellten. Jeder gute Detektiv hätte sich so verhalten. Eben. Man gibt sich nichts ahnd und beobachtet seinerseits den Beobachter. Außerdem hielt ich das ganze Manöver wenigstens zu Anfang für rein männliche Neugier. Ich übe auf Männer einen gewissen Reiz aus, wie Sie wissen. Aber mit Ihnen war es anders. Sie ließen zwar nicht locker, gingen aber nie zur Attacke über. Um ehrlich zu sein, ich war nach ein paar Tagen nahe daran aufzugeben, aber... Aber? Da war noch eine Kleinigkeit. Sie gingen zur Bank und alles kroch auf dem Bauch vor Ihnen. Nichts von wegen Schlange stehen und so. Sie lassen so ganz beiläufig ein Wörtchen fallen und zack, der Herr Direktor lässt bitten. Und? Ich hätte seine Frau sein können. Oder wenigstens seine Geliebte. Kaum. Sie vergessen diesen Manager-Typ, den man ihretwegen aufs Wartestühlchen verbannt hat, obwohl er vor Ihnen erschienen war. Ich kenne ihn per Zufall, er ist einer der reichsten Bankkunden überhaupt. Die Frau des Direktors hätte da in jedem Fall zurückstehen müssen. Und Mätressen hüten sich wohlweislich im Büro aufzukreuzen, noch dazu während der Dienststunden. Das ist nämlich ganz schlecht fürs Geschäft, für seins wie für ihres. Trotzdem, Jack, das war kein Grund für Sie weiterzumachen. Ja, warten Sie ab. Ich fing an, da ein bisschen zu stochern und dort ein bisschen zu poolen. Sie kennen ja die kleinen branchenüblichen Tricks, nicht wahr? Ja, und da habe ich einiges nach oben gebaggert. Wirklich, Jack? Naja, zugegeben, berühmt war das alles nicht. Aber gerade das hat mich ja stutzig gemacht. Ich meine, dass nichts zu holen war. Keiner wollte mit der Sprache raus, alles gut programmierte Apparatschicks. Da tickte ich allmählich, dass sie echt Einfluss haben mussten. Und dann? Der übliche Weg. Firma, System und Routine. Telefonate, abklopfen, herumhorchen, Wühlemann und Söhne. Und was ist dabei ans Licht gekommen? So gut wie nichts. Ich wusste ihren Namen, dass sie ein paar maßgebliche Scheiche an der Leine haben und dass sie komisch essen. Sense. Und dafür haben Sie sich 2 Wochen lang die Sohlen abgelaufen? Natürlich nicht. Ich habe was übrig für harte Nüsse. Und das war so eine, die in keinen Nussknacker passte. Sie haben mich auf sich fixiert. Ich hatte im Moment wenig zu tun und so habe ich angefangen, mich durch die Archive zu arbeiten. In meiner Vergangenheit gibt es keine dunklen Punkte. Fast keine. Oh. Sie haben die Sache raffiniert eingefädelt. Das muss Ihnen der Neid lassen. Ihre angenommene Identität war so gut wie perfekt. Beide Eltern tot, keine Verwandten, keine engeren Freunde. Nichts, wo man hätte einhaken können. Na, und dann der Gag mit dem Archiv Ihres Geburtsorts, das unter mysteriösen Begleitumständen in Flammen aufging. Also, das hat schon den Anhauch des Genialen. Schulakten teils versiebt, teils der Registraturneuordnung zum Opfer gefallen. Elegant. Elegant. Und wie... Was, Sie meinen, wie ich Ihnen auf die Schliche gekommen bin? Durch ein altes Fotoalbum. Drücken Sie sich bitte deutlicher aus. Welches Fotoalbum? Das Fotoalbum von Mr. Frobisher. Und wer ist Mr. Frobisher? Der Hausmeister von der Highschool, die Sie angeblich besucht haben, Madam. Erinnern Sie sich denn nicht mehr an den braven Alten? Er hat Klassenfotos gesammelt, fast durchgehend Koloraufnahmen, manchmal ein bisschen verwackelt, aber doch immer scharf genug, um gewisse Details erkennen zu lassen. Sie wissen ja, ich habe ein Auge für Details. Mhm. Das Schulmädchen, als das Sie sich ausgegeben haben, sieht Ihnen wirklich recht ähnlich. Genauso könnten Sie vor 20 Jahren ausgesehen haben, wenn man eines übersieht. Die Augen. Ich habe sie nicht übersehen. Das Mädchen auf dem Bild hat blaue Augen. Sie haben schwarze. Rauchschwarze. Kontaktlinsen? Oh nein. Ich habe Ihre ganze Wohnung danach abgesucht, habe nach Aufbewahrungsschälchen und Reinigungsflüssigkeiten gestöbert. Nichts. Ich habe vom Haus gegenüber dem Ihren zwei Filme verschossen, mit Tele, durch Ihre Schlafzimmer und Badfenster, wenn Sie sich morgens zurechtmachten. Ausgezeichnete Bilder. Keine Spur von Kontaktlinsen. Ich dachte es mir. Was? Dass ich Ihnen eine Freude machen würde, wenn ich die Fenster offen lasse. Sie haben eine großartige Figur. Danke. Ich tue auch was dafür. Wussten Sie übrigens, dass das Haus gegenüber ebenfalls mir gehört? Das ist mir entgangen. Nobody is perfect, wie schon gesagt. Sie haben 2 Tage drüben gewohnt. Wollen wir Fotos tauschen? Der Leberfleck. Links. Über dem mittleren Gesäßmuskel. Tja, so geht's, wenn 2 alte Profis miteinander Kriminaltango tanzen. Ich meine, alt in beruflicher... Sie brauchen diese Einschränkung nicht. Das hatte ich befürchtet. Was wollen Sie damit sagen? Ich weiß noch nicht, aber... Sie haben eine Theorie entwickelt. Naja, man macht sich so seine Gedanken. Aber zuvor muss ich Sie noch etwas fragen. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie mich von Anfang an durchschaut haben, fällt mir eins auf. Sie hätten mich doch leicht auf eine falsche Spur locken können. Aber Sie haben es nicht getan. Warum nicht? Warum haben Sie nicht versucht, mich loszuwerden? Das wüsste ich gerne. Sie erfahren es später. Erst möchte ich Ihre Story hören. Na gut, von mir aus. Ich kam und kam nicht los von der Art und Weise, wie Sie sich bewegen. Nicht nur beim Essen, obwohl es da am meisten auffällt. Hier musste ich den Hebel ansetzen, so viel war mir bald klar. Ich habe also überlegt, wie kann ein Mensch in allen Lebenslagen solch eine Glätte und Vollkommenheit entwickeln? Durch totale Konzentration vielleicht, indem man lebt wie ein Zen-Mönch. Aber das kam mir nun in Ihrem Fall nicht in Frage. Ihre Bewegungen sind völlig unbewusst, quasi natürlich. Sie schinden Zeit. Gebe ich zu. Als ich einmal so weit war, einzusehen, dass ein normaler Mensch so nicht isst, niemals so essen kann, habe ich mich nach möglichen Alternativen gefragt. Sie hätten zum Beispiel ein Androide sein können oder ein Robot. Aber Jack, sehe ich aus wie einer von diesen Bionics aus dem Fernsehen? Ja, eben nicht. Es gibt im Augenblick auf der ganzen Welt noch keine Firma, die ein so vollkommenes Modell auf den Markt werfen könnte. Aber was sind Sie dann? Vielleicht eine Außerirdische. Nein. Wie heißt der Werbeslogan für Auslegware? Immer schön auf dem Teppich bleiben. Sie sind ein Mensch. Allerdings kein gewöhnlicher. Danke für das Kompliment. Ich bin im Augenblick über diesen Punkt hinaus und Sie wissen das genau. Nun, wodurch erlangt ein Mensch Perfektion in allen Lebenslagen? Perfektion bis tief ins Unterbewusstsein hinein. Einzig und allein durch Übung. Indem er bestimmte Bewegungsabläufe so oft wiederholt, bis jede überflüssige Geste ausgemerzt ist. Warum können wir nicht mit Stäbchen essen wie die Chinesen? Weil uns die Übung fehlt. Warum können die meisten Leute nicht ihre Suppe löffeln, ohne sich die Krawatte voll zu kleckern? Weil sie sich nie die Zeit genommen haben, das richtig zu lernen. Zeit. Das ist es. Um so perfekt essen zu können wie Sie, braucht man Langzeittraining, also Praxis über einen großen Zeitraum. Einen sehr, sehr großen Zeitraum. Tja. Aber wie viel Routine konnte sich eine schlanke Frau erwerben, die aussieht wie 30? Um nur halbwegs ihre Vollkommenheit zu erreichen, müsste sie 10 Mahlzeiten pro Tag verputzen. Sie aber essen nur mäßig. Und das lässt nur einen Schluss zu. Sie sind älter, als Sie scheinen. Viel älter. Entscheidend älter. Logik ist Glückssache. In unserer Branche kommt man mit Logik allein selten ans Ziel. Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, um diese Binsenweisheit noch einmal zu wiederholen. Und was sagen Wissenschaft und Wahrscheinlichkeitslehre zu Ihrer Theorie? Dass die Wissenschaft für bestimmte Phänomene keine Namen hat, beweist nicht, dass es diese Phänomene nicht gibt. Und damit sich eine Theorie als wahr herausstellt, braucht sie vorher nicht wahrscheinlich gewesen zu sein. Angenommen, Sie haben recht. Angenommen, ich bin, sagen wir mal, 50. Ist es ein Verbrechen, jünger auszusehen, als man ist? Das tun viele Frauen. Ganze Industriezweige existieren davon. Und prächtig. Warum dann die falsche Identität? Nein, da muss mehr dahinter stecken. Verbrechen? Spionage? Anarchismus? Habe ich alles in Erwägung gezogen, aber nein, da ist etwas anderes. Sie sind älter als 50? Sehe ich etwa aus wie eine Urgroßmutter? Na, eben nicht. In dem Alter machen sich Verschleißerscheinungen bemerkbar. Muskeln und Nerven tun nicht mehr richtig mit. Hier und da stellt sich ein leichtes Zittern ein, Unsicherheit im Abschätzen von Entfernungen, deshalb zögernde Bewegungen, irgendwas in der Art. Ganz zu schweigen davon, wie alte Leute essen. Nun, die moderne Schönheitschirurgie... Nein, die ist nicht imstande, die neuromuskulären Funktionen zu verbessern. Rein physisch gesehen sind sie Ende 20, höchstens Anfang 30. Aber sie müssen älter sein, es ist nicht anders möglich. Sie sollten Science Fiction schreiben, Jack. Mir genügt, was ich davon gelesen habe. Ziemlich warm hier. Ich finde, Sie sind jetzt lang genug um den heißen Brei herumgeschlichen. Würden Sie mir bitte im Klartext sagen, was Sie meinen? Das muss ich wohl. Zum Rückzug dürfte es längst zu spät sein. Ja. Nun, ich glaube, dass Sie erheblich älter sind als 50. Vielleicht 100, vielleicht 200 oder mehr. Ich weiß es nicht. Kann sein... Sie sind... unsterblich. Nehmen wir einmal an, Sie hätten recht. Wie hätte ich das Ihrer Meinung nach zu Wege gebracht? Eine Mutation womöglich, Geheimmedizin, Zauberei, schwarze Kunst, was weiß ich? Eben, was wissen Sie? Sie können nichts beweisen, gar nichts. Selbst wenn Ihre Geschichte wahr wäre. Sie vergessen meine diversen Freunde bei der Polizei, die mir den einen oder anderen Gefallen schuldig sind. Ein ehemaliger College-Kumpel von mir ist beim FBI. Ich bin sicher, dass Sie im Kreuzverhör Farbe bekennen müssten. Sie würden mich diesen Leuten ausliefern, Jack? Kann schon sein. Vielleicht. Setzen wir einmal den Fall, Sie hätten recht mit Ihrer Theorie. Meinen Sie nicht, dass ein Mensch mit der Erfahrung vieler Generationen sich zu schützen wüsste? Doch. Doch, das meine ich. Sie wissen eine ganze Menge von mir. Wissen Sie auch, dass ich 8 bekannte und 2 weniger bekannte Methoden der Selbstverteidigung beherrsche? Ich könnte Sie töten, so leicht wie man einen Zahnstocher knickt. Ja. Gut. Sie haben recht mit Ihrer Theorie. Und Sie sind der erste Mensch, der von selbst dahinter gekommen ist. Ich bin 700 rund. Ein paar Jahre rauf oder runter spielen in dem Fall wohl keine Rolle. Und wie? Ich meine, wodurch? Mein Vater lebt in einer kleinen Stadt am Rhein. Damals war sie noch klein. Und hatte sich der Alchemie verschrieben. Leute wie er verfügten über weit größeres Wissen, als euer dummstolzes Jahrhundert wahrhaben will. Mein Vater suchte nach einer Heiltinktur für die Pest. Und dabei stieß er, rein durch Zufall, auf die Formel des Elixir Vitae. Das Lebenselixier? Das Lebenselixier. Er probierte es zunächst an Kleintieren aus. Ratten, Kaninchen, Frösche. Zunächst. Und dann? Zur damaligen Zeit wünschten alle Väter sich Söhne. Töchter galten als Nachkommenschaft zweiter Klasse. Gut zum Verheiraten oder sonstigen Experimenten. Mein Vater gab mir, als ich gerade 16 war, das Elixier ein und wartete, was geschehen würde. Als ich überlebte, trank er selbst. Nun, das Elixier hat leider einige unliebsame Nebenwirkungen, darunter eine anaphylaktische Reaktion, die dem Herzinfarkt ähnelt. Mein Vater starb. Ich lebte weiter. Bis heute. Ich bin nicht unsterblich, wie Sie meinen. Ich altere nur unendlich langsam. Vor einigen Monaten konsultierte ich einen bekannten Röntgenologen und ließ ihn an mir einen Knochentest durchführen. Er konstatierte ein Alter von 29 Jahren. Das bedeutet, dass ich in jeweils 50 Jahren um ein Jahr altere. Nun rechnen Sie sich meine Lebenserwartung aus. 70 minus 16... 54, 55. Das wären ja rund 2500 Jahre. Eben. Das ist ja fantastisch. Ja. Und nein. Ich hätte bisher an die 1000 Liebhaber. Und die Zeit, eine Menge zu sehen. Ich kann keine Kinder bekommen. Auch eine der Nebenwirkungen des Elixiers. Aber das ist eher ein Glück. Es müsste schrecklich sein, die eigenen Kinder altern und sterben zu sehen, während man selbst weiterlebt. Aber Sie kennen doch die Formel. Natürlich. Ich habe mich eingehend mit ihr befasst, weil ich hoffte, sie eines Tages verbessern zu können. Aus diesem Grund habe ich Medizin und Chemie studiert und meinen Doktor in Biologie gemacht. Aber es ist mir nicht gelungen, die gefährlichen Nebenwirkungen zu eliminieren. Soll das heißen, dass Sie das Elixier an anderen Menschen erprobt haben? Selbstverständlich. Ein paar Dutzend Mal. An all denen, die ich retten und behalten wollte. Sie starben alle, bis auf einen. Er lebte fast ein Jahrhundert mit mir zusammen und fiel im 30-jährigen Krieg am Weißenberger bei Prag unter Tilly. Sie können sich denken, was ich seither von Kriegen halte. Ja. Aber das ist nicht das einzige Problem. Etwa alle 100 Jahre ziehe ich mich für ein halbes Jahr von der Welt zurück und bemühe mich, durch Yoga, Drogen und Meditation all den seelischen Müll abzustoßen, der sich in meinem Innern angesammelt hat. Diesen psychischen Bodensatz, der unweigerlich zur Senilität führen würde. Das Schlimmste dabei ist die Einsamkeit. Ich erlebe, wie andere geboren werden und sterben. und ich wage nicht, mich enger an sie zu binden. Dann schmerzt es entsetzlich, wenn sie gehen. Verstehen Sie nun, warum ich die Formel geheim halten muss? Können Sie sich vorstellen, was geschieht, wenn sie bekannt wird? Wenn die Welt erfährt, dass es ein Mittel zur Verlängerung des menschlichen Lebens gibt? Millionen würden Gesundheit und Leben riskieren für so eine Chance. Und in den falschen Händen... Eben. Aus diesem Grund darf niemand etwas erfahren. Weder über das Elixier, noch über mich. Ich werde schweigen. Wie ein Grab. Vertrauen Sie mir. Bleib sitzen bei mir. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, Jack. So oder so. Was meinen Sie damit? War das etwa? Ich bitte dich, setz dich wieder. Und beruhige dich. Im Kaffee war kein Gift. Ich hoffe zumindest, dass es diesmal keins war. Das Elixier? Ja, das Elixier. Mir imponieren kluge Männer, Jack. Und ich bin so einsam. Meine Damen und Herren, wir brachten ein Fantasy-Hörspiel von Hermann Motschach nach einer Story von Jesse Peel, Lebenselixier. Die Personen und ihre Sprecher waren die Dame Diana Körner, Jack Christian Brückner, Emil Peter Schmitz. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Brigitte Laukwitz. Regie Sigurd König.